kommst du geschneit. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Stern, malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, Weißröckchen, deckst die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Zu uns ins Tal, da